Упражнение 17, страница 159. Machen Sie oft Reisen? Erzählen Sie gern über Ihre Reisen? Fahren Sie zur Arbeit mit der S-Bahn? Fahren Sie oft mit dem Taxi? Lesen Sie die Werke von Brecht gern? Ist Ihr Vater gastfreundlich? Arbeiten Sie morgen? Kommen Sie um 6:30 von der Arbeit?